WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder tiefe Nacht und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Das heißt, wir können gleich loslegen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Thomas. Thomas ist 49. Hallo Thomas. Schönen guten Abend, Domian. Ja, hallo. Erstmal ein recht herzliches Lob für deine schöne Sendung. Ich danke dir vielmals. Ich muss mich also ein bisschen auch bei dir entschuldigen, kann, dass ich jetzt ein bisschen nervös bin am Telefon. Das macht überhaupt gar nichts. Um was geht's denn bei dir, Thomas? Ich wollte mit dir reden. Ich habe eine tolle Frau kennengelernt. Ich bin, wie gesagt, leider noch Jungfrau. Nee, das weiß ich ja noch gar nicht. Du bist Jungfrau noch. Ja, ich bin noch Jungfrau mit 49 und ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen Angst davor, dass ich halt dann auch mal bei der tollen Frau mal sexuell aktiv werden muss. Da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass ich dann irgendwann mal versage. Verstehe. Wie lange kennst du die tolle Frau schon? Die tolle Frau kenne ich jetzt seit vorherigen Monat, also seit ganz frisch. Dezember. Ja. Und ich habe mich, wie gesagt, in der halt auch schon relativ gut verknallt. Verstehe. Wie habt ihr euch denn kennengelernt oder wo? Wir haben uns halt kennengelernt, sehr unromantisch, durch eine Kontaktanzeige. Naja, entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Ja, das ist schon korrekt, dass es entscheidend ist. Ja. Wie alt ist die Schöne? Die Schöne ist 52. Ja. Und wie nah seid ihr euch schon gekommen? Ja gut, wir sind uns zumindest jetzt schon so nahe gekommen, dass wir uns, wie gesagt, eh nicht umarmen. Ich habe aber jetzt auch schon gemerkt, dass so der Erwartungsdruck im Moment auch ein bisschen steigt, dass sie halt auch ein bisschen so schon darauf wartet, dass ich dann wohl ein bisschen aktiver werde und dass ich halt auch mal angreife. Ja, eh nicht umarmen. Gab es schon einen Zungenkuss? Den Zungenkuss, den gab es halt noch nicht, weil ich habe mir das auch noch nicht so getraut. Hast du denn schon mal mit Zunge geküsst? Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, weil mir auch noch so definitiv da so die Erfahrung fehlt. Jetzt erzähl mir mal, Thomas, wie es kommt, dass du mit 49 noch keine Erfahrungen hast. Kann ich dir auch erzählen. Ich habe wahrscheinlich eventuell mal ein Trauma gehabt, weil in meiner Jugendzeit habe ich, wie gesagt, leider immer viele Körbe bekommen. Habe dann irgendwann mal die Angst gehabt, auf Frauen zuzugehen. Habe dann irgendwann mal gesagt, ehe du wieder einen Korb kriegst, dann versuchst du dich irgendwie in einer Ersatzwelt zu flüchten. Die Ersatzwelt hat irgendwie 30 Jahre auch gut funktioniert. Was war denn das für eine Ersatzwelt? Die Ersatzwelt war so, dass ich halt immer am Wochenende halt dann viel zu meinem Fußball gefahren bin, Sport geguckt habe. Ja. Dann habe ich selbst jahrelang Eishockey gespielt. Ja, ist man abgelenkt. Und da war ich abgelenkt und das hat eigentlich auch immer relativ gut funktioniert. Dann hat sich natürlich meine Welt auch ein bisschen verändert. Dann hatte ich, wie gesagt, ein paar Nackenschläge, da sind mir ein paar Leute weggestorben. Und dann habe ich mir gesagt, so weiterzuleben hat jetzt keinen großen Sinn, weil ich bin jetzt auch ein bisschen in der Einsamkeit, wo ich drin hänge. Und da habe ich mir jetzt halt gesagt, ich muss jetzt halt meinen Hintern ein bisschen an die Wand kriegen und ich muss jetzt halt wach werden und ich muss jetzt eine andere Lösung finden. So, da muss ich dir erstmal ein Kompliment machen. Das finde ich wirklich toll, wenn du so viele Jahre in dieser Einsamkeitsschiene warst, in der Single-Schiene, ohne Sex und ohne Liebe und ohne allem, dann initiativ zu werden mit fast 50, finde ich schon mal sehr gut. Das ist schon mal, finde ich, eine ganz tolle Sache. Du hast doch noch nie mit einer Frau geschlafen. Nein, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Es gab auch sonst überhaupt gar keine erotischen Kontakte zu einer Frau. Nee, es gab auch keine erotischen Kontakte zu einer Frau. Mensch, wie hast du denn das ausgehalten all die Jahre? Ja, weil ich, wie gesagt, halt eine andere Philosophie hatte. Und ja, schon, aber die Hormone, die bedrängen einen doch. Das heißt, viel mit dir alleine Spaß gehabt. Zumindest versucht. Wie, auch das hat auch nicht funktioniert? Doch, halt ab und zu hat es funktioniert. Du hast nicht regelmäßig und oft onaniert? Nee. Ach. Gut, ich habe auch mal versucht, den Puff zu gehen, aber das hat auch nicht funktioniert. Aber sag mal, jetzt unter uns Männern, man ist doch gerade, wenn man noch jünger ist, ist man doch wirklich irgendwann ab und zu mal drauf und dann onaniert man doch auch. Und das hast du nicht gemacht? Also zumindest nicht so häufig. Wie häufig denn ungefähr so? Ja gut, wenn ich das vielleicht einmal im Monat gemacht habe oder so. Ja. Ich habe da, wie gesagt, auch nicht so den großen Spaß dran gehabt. Aber es funktioniert alles. Ja, hat zumindest zu dem Zeitpunkt noch funktioniert. Jetzt muss ich dich ganz offen fragen. Wann hast du das letzte Mal onaniert? Wie lange ist das her? Ist jetzt schon so 2 Monate her. Naja, okay, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, wenn du jetzt gesagt hättest, vor 10 Jahren, dann hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Thomas, also ich finde es gut, dass du diese Frau, dass du initiativ warst und dass du diese Frau schon mal kennst. Da sind gute Gefühle, sagst du. Das sind sehr gute Gefühle. Sehr gute Gefühle. Und du hast auch das Gefühl, dass die Frau auch zu dir gute Gefühle hegt. Gute Gefühle habe ich jetzt, weil mir leider am Wochenende auch ein kleiner Lapsus passiert ist. Weil dadurch, dass ich arbeiten musste, konnte ich ein Versprechen halt nicht einhalten. Und ich bin natürlich dann auch leider an den Tag noch ein bisschen zu spät gekommen. Da war natürlich dann logischerweise ein bisschen Hallas. Mhm. Weil ich habe auch logischerweise ihre Gefühle in dem Moment auch ein bisschen verletzt. War mir dann auch irgendwie bewusst, aber lag halt auch daran, weil mir auch definitiv auch so ein bisschen im Umgang mit Frauen noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Hast du ihr denn das erklärt und dich entschuldigt? Ich habe mir das auch erklärt, ich habe mich auch entschuldigt definitiv und die Entschuldigung, die wurde auch Gott sei Dank angenommen, da war ich auch sehr, sehr glücklich rüber. Dann ist wieder alles im Lot. Ist definitiv halt alles im Lot und... Warte mal, die ist auch sogar ein bisschen älter als du. Sie hat wahrscheinlich schon ein gewisses Leben hinter sich mit Erfahrungen, Männern, Kindern vielleicht sogar. Ja, und sie hat dann wahrscheinlich auch in ihrem Leben wahrscheinlich auch nicht immer glückliche Erfahrungen gemacht. Ich meine, ich kenne zwar auch nicht alle Erfahrungen, aber... Okay, hat sie dich denn gefragt, wie deine Vergangenheit aussah? Die habe ich auch ein bisschen gefragt, wie meine Vergangenheit aussah. Ich habe auch, wie gesagt, auch schon mal gebeichtet. Nachdem ja auch ich schon so gemerkt habe, dass so ein paar Ansprüche halt hatten, da haben wir auch gebeichtet, dass ich ja noch Jungfrau bin. Ah. Und habe halt dann auch die Hoffnung gehabt, dass man halt auch mit der Beichte dann auch ganz gut umgeht und dass man auch die Sache dann behutsam angeht. Genau, wie hat sie denn darauf reagiert, als du das gesagt hast? Gut, sie hat erstmal ein bisschen geschluckt, hat natürlich danach ein bisschen darüber gelacht. Ich habe natürlich dann gesagt, wir hoffen natürlich, dass das nicht zum Problem wird. Gut, ich meine, bis jetzt war das wohl noch nicht so das Thema. Also, Thomas, du machst alles richtig. Das hätte ich dir auf jeden Fall auch geraten, der Frau mit offenen Karten gegenüberzutreten. Denn du kannst nicht den großen Macker spielen, wenn du die Erfahrung nicht hast. Also muss man ehrlich sein, dann ist man auch am sichersten. Finde ich auch sehr richtig. Und ich bin eigentlich guter Dinge, wenn die Frau, die ich auch mag, dass das eigentlich kein Problem sein darf, dass ihr euch da gemeinsam jetzt rantastet. Die weiß, dass du eine gewisse Unsicherheit hast, du hast es offen gesagt. So, jetzt ist es auch vielleicht ein bisschen an ihr, da mehr Initiative zu zeigen und dich vielleicht auch ein bisschen da einzuführen in die ganze Geschichte. Ich würde mich an der Stelle gar nicht mehr weiter groß unter Druck setzen. Du hast alles bisher richtig gemacht. Jetzt geh einfach so deinem Gefühl nach, deine Intuition nach und mach einfach. Und ich bin sicher, und wenn es auch gleich am Anfang nicht so richtig super toll klappt, ist auch nicht schlimm. Sie weiß ja, woran sie ist. Und sie weiß, dass es an Mangel Erfahrung liegt und nicht an ihr. Ja, schon korrekt. Ich habe mich ja heute sogar schon, ist auch schon wieder lächerlich, ich habe mich heute sogar schon in der Apotheke nach Potenzmitteln erkundigt und so weiter und so fort. Aber gut, das sind dann wahrscheinlich auch so Panikreaktionen. Ja, das sind Panikreaktionen. Fang noch mal ganz klar. Du musst ja gleich jetzt hier nicht den großen Hengst spielen. Nee, habe ich auch mit Sicherheit nicht vor. Fang nur klein an. Kuschelt mal miteinander. Versucht mal schön zu küssen. Oder dann streichelt er euch mal eine schöne erotische Massage und weiß ich was. So ganz langsam anfangen. Und ich bin sicher, dann wird die Sache schon fluppen irgendwann. Ja, das waren ja so ein bisschen, das sind ja so ein bisschen auch so meine Ideen, die mir in meinem Kopf ja auch so ein bisschen vorschweben. Genau. Sei bloß nicht ängstlich. Mach einfach. Wenn dir danach ist, mach. Und wenn es ein bisschen schief geht, ist auch egal. Beim nächsten Mal geht's richtig. Und ja, ich habe nur so ein bisschen Angst, wenn es halt schief geht und ich dann die Erwartungshaltung nicht erfülle, dass dann vielleicht dann irgendwie... Thomas, wenn dann ist es auch nicht die richtige Frau. Wenn die deshalb dann einen Rückzieher macht, dann ist das nicht die richtige Frau für dich. Hm. Aber du hast dann trotzdem von der Sache profitiert, weil du schon mal ein bisschen Erfahrung gemacht hast. Also ran an die Sache. Mach dir keinen Kopf. Ist alles gut bisher. Ja. Viel Glück. Ja gut, dann sage ich Dankeschön. Ja, sehr gerne, Thomas. Und viel Schönes wünsche ich dir und dass das gut gelingt alles. Ja, alles klar, dann sage ich dir Dankeschön und mach weiter so, wie du bist. Also das ist super. Dankeschön. Und vielleicht kannst du ja nochmal so ein Autogramm zuschicken. Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Adresse. Ja gut, alles klar, danke schön. Thomas, alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Andreas. Und Andreas ist 46, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, hallo Domian. Hallo Andreas, um was geht's bei dir? Ja, ich bin 46. Mhm. habe 1991 meine Frau kennengelernt. Vor 90 sind wir dann zusammengezogen. Mhm. 96 haben wir geheiratet. 98 ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Ich erzähle jetzt erstmal so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Ja, da kann ich mit einhaken. 2001 sind dann meine Zwillinge auf die Welt gekommen, zwei Jungs. Mhm. Ja, 2002 hat man dann die erste Diagnose, Brustkrebs. Mhm. Da hat er sie mit allem, was dazugehört, Brust ab, aber so, dass man es halt noch wieder aufbauen konnte. Mhm. Chemo hat sie bekommen, Bestrahlung. Also die ganze schlimme Tortur durchgemacht. Die ganze, ja, auch mit Haarausfall und alles. Ja, ja. Da waren die Jungs, die waren gerade so ein Dreivierteljahr alt. Mhm. Tatjana war dann drei schon gewesen. Mhm. Ja, also wir haben es dann eigentlich soweit ganz gut überstanden. 2009 hat sie die nächste Krankheit gehabt, die andere Seite, Brustkrebs. Ach du je. Auch da wieder die ganze Prozedur. Mhm. Ist deine Frau in deinem Alter? Ja, sie ist jetzt, wäre sie 43 geworden. Jetzt höre ich aus der Formulierung was Schlimmes heraus. Sie ist gestorben? Ja, letztes Jahr im September. Mhm. Sie hat den Kampf verloren? Ja. Sie hatte also 2009 hat sie nochmal Brustkrebs gehabt, hat den auch besiegt. Mhm. Und vorletztes Jahr hat sie dann gesagt, sie trennt sich von mir. Mhm. Dann ist sie im Mai weggezogen. Voriges Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, 2012. Ja, ja. Und ist dann danach in Stuttgarter Raum ist er gezogen. Und die Kinder? Die Jungs sind dann mitgezogen. Ja. Tatjana, meine Tochter, die hat gleich gesagt, die bleibt hier. Mhm. Ja, und dann im Februar letzten Jahres, ist dann die Diagnose nochmal gesagt worden, sie hat Leberkrebs gehabt und das Knochenmark war ein bisschen getroffen. Bitte? Und? Und das Knochenmark war getroffen. Knochenmark, ja. Knochenmark. Ja, ja. Nun wart ihr getrennt. Seid ihr im Streit auseinandergegangen damals? Nein. Streit. Also es war am Anfang was ein bisschen, also wir hatten in der Beziehung die letzten, sag ich mal, 3 Jahre eigentlich relativ viel gestritten. Was war denn der Hauptgrund der Trennung? Ja. Die finanzielle Lage, die Erziehungsfrage. Und sie hat sich von dir getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Hm. Warst du denn trotz der Trennung dann am Schluss, bevor sie gestorben ist oder vielleicht sogar während sie gestorben ist, dabei? Nein. Nein. Weil ich wohne in Frankfurt und sie ist dann nach Stuttgart da untergezogen. Was ist jetzt mit den Jungs? Ja, die Jungs sind jetzt seit August letzten Jahres bei mir. Jetzt rufst du mich an, das ist eine sehr traurige Geschichte. Ich vermute, dass du auch noch einen ganz bestimmten Grund hast, anzurufen oder einen besonderen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, das ist halt jetzt für mich ist es halt aus der ganzen Situation schwierig. Sie ist da mit einem Mann zusammengezogen und sie hat auch 3 Geschwister. Mhm. Eine in Freiburg, Köln und im Westerwald. Und die waren alle nicht dabei zur letzten Minute. Und ich war auch nicht mit dabei zur letzten Minute. Wer war denn bei ihr? Ja, keiner. Keiner. War das eigentlich ist für mich das, wo ich so ein bisschen das Problem habe. Bis heute? Bis heute, ja. Und dass du dir Vorwürfe machst? Ja. Warst du denn frühzeitig alarmiert? Ja, sie hatte mir ja im Februar hat sie mir ja schon gesagt, dass sie die Krankheit hat. Na gut, aber ihr wohntet weit auseinander und man kann ja nicht vorhersagen, wie lange der Krankheitsverlauf noch sein wird. Also ich hatte am... Hast du sie denn dann, nachdem du das erfahren hast, nochmal besucht? Ja, besucht habe ich sie nie. Die Kinder, die sind immer zu mir und meine Tochter ist dann auch wieder runter. Also wir haben so diese Ferienregelung gehabt. Das heißt, immer in den Ferien. Ja, das heißt, sie hat dir am Telefon die letzte schlimme Diagnose gesagt und gesehen habt ihr euch dann nicht mehr. Richtig. Mhm. Ja, gesehen haben wir uns dann nochmal im August. Die ist, also die sah im August eigentlich sehr, sehr gut aus. Mhm. So richtig wie das blühende Leben sozusagen. Jetzt haben wir so viele Daten genannt. In welchem Monat ist sie gestorben? Im September. Im September sowas. Am 12. Mhm. Im August hast du sie doch dann doch nochmal gesehen. Ja, ja, also sie ist dann mit den Kindern in Sommerferien, ist sie nochmal an den Bodensee gefahren. Mhm. Die Kinder haben, die schwärmen noch heute davon und sagen, das ist ja so toll gewesen mit der Mama. Wie war denn, gut, du hast sie nicht oft gesehen, dann nochmal im August, wie war denn das Verhältnis? Wäre es denn überhaupt im Verhältnis angemessen gewesen, dass du sie dann noch genauer und intensiver begleitet hättest? Ja, also wir haben uns eigentlich dann wieder jetzt so zum, ja, wir haben uns eigentlich wieder recht gut verstanden, sag ich mal. Warum hast du sie denn dann nicht nochmal besucht, als es ihr so schlecht ging? Ich hatte im September, also am 12. ist sie verstorben. Und am 10. hat der Arzt hat mich angerufen und hat dann zu mir gesagt, also das wird jetzt in den nächsten Wochen, wird es dann passieren. Ja, der Arzt hat dich sogar initiativ angerufen. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Obwohl ihr getrennt wart. Ja. Mhm. Wie kam das? Hat sie das veranlasst? Oder ich weiß auch nicht mehr, ob ich jetzt angerufen hatte. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Okay, er hat es aber gesagt. Also kann ich jetzt auch nicht mehr so richtig. Mhm. Gut, aber jedenfalls am 10., wie gesagt, hat der Arzt zu mir gesagt, in den nächsten paar Wochen wird es halt sein, dass er dann nicht mehr da sein wird. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Mutter noch ein bisschen gesprochen. Mhm. Wie wir jetzt da machen, ob wir runterfahren mit den Kindern zusammen. Da war die ja jetzt auch schon, seit 30. August waren die ja dann schon bei mir. Die Jungs auch. Die Jungs, ja. Mhm. Ja. Ja, meine Tochter war ja sowieso bei mir, also von daher rede ich jetzt mal von den Jungs. Mhm. Und ja, und wie gesagt, dann am 11. rief dann mein Schwager mich an und sagte, also wenn du es nochmal sehen möchtest, dann solltest du dich beeilen, und am 12. ist er dann schon verstorben. Also die Ärzte wussten selber nicht. Hattest du denn vor, noch zu fahren? Ich wollte eigentlich noch mal hinfahren. Hast du noch mal telefoniert mit ihr? Ich glaube, das war noch am 10. oder so, hatte ich noch mit ihr telefoniert. Mhm. Die war noch zuversichtlich. Ist sie im Krankenhaus gestorben? Ja. Ja. Mhm. Wie kam es, dass dann so überhaupt niemand da war, auch von den Leuten, die in ihrer Umgebung da waren? Weil das jetzt so plötzlich auch kam. Also die... Ja. Wir sind alle angerufen worden. Mhm. Und mit dem sie halt auch zusammen gewohnt hat, der war ja relativ nah und der ist nicht in Frieden gefahren. Andreas, das sind immer schwierige Lebenssituationen, von denen du jetzt erzählst. Wenn man sich darüber Gedanken macht, hätte ich noch etwas tun können. Mhm, genau. Und man kann das nie wieder gut machen. Die Person ist nicht mehr da. Ich finde wichtig ist zum Beispiel, wenn du sagst, ich hatte vor zu fahren und ich hatte ja die Hoffnung, dass es doch noch ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern wird. Wenn du das Vorhaben schon mal in dir hattest. Es war ja auch nicht viel Zeit mehr von dem Anruf des Arztes, bis sie dann gestorben ist. Das war ja, das stimmt. Das war ja nur wirklich extrem kurz. Sagst du nochmal, wie viele Kilometer sind das entfernt zwischen dir und ihr? Ja, also wir sind 4 Stunden mit dem Auto gefahren. Okay, das ist ja nun auch nicht, wo man mal eben so noch mal eben für einen Abend mal hinfahren kann. Ja, eben, deswegen. Sicher hätte man es noch besser machen können. Das stimmt schon. Aber ich finde es aber auch jetzt nicht so ein ganz schweres moralisches Versäumnis, was da geschehen ist. Ich meine, ihr wart getrennt. Ihr hattet nicht mehr den engsten Draht miteinander. Ihr habt euch ja sowieso gar nicht mehr so oft gesehen, wie du es gerade geschildert hast. Genau. Das entschuldigt das Ganze ja oder erklärt das Ganze ja vielleicht auch ein wenig. Was ich jetzt viel wichtiger finde, letztendlich ist, dass alles in ihrem Sinne mit den Kindern passiert. Dass du alles auf der Welt unternimmst, dass es den Kindern gut geht und dass alles so läuft, wie sie es auch gerne gehabt hätte, deine Frau, deine Ex-Frau. Das finde ich viel wichtiger. Und, ja, also ich mache schon, also die Kinder sind besser jetzt in der Schule auch schon geworden. Mhm. In der Schule, wo die jetzt hier angemeldet sind seit letztem Jahr, also denen gefällt es da sehr, sehr gut. Mhm. Machen die Kinder dir denn irgendwelche Vorwürfe? Nein. Nein. Mhm. Also da muss ich jetzt sagen, Gott sei Dank, nein. Ich finde, Andreas, dass man damit leben kann und dass du dir das auch verzeihen kannst. sicher hätte alles noch optimaler laufen können, aber in Anbetracht der Geschehnisse, so wie du die, wie du sie gerade geschildert hast, finde ich, dass man das so hinnehmen kann, wie es gelaufen ist. Okay. Im Übrigen, wir haben ja schon oft hier in der Sendung auch darüber gesprochen und ich habe es ja auch oft schon gesagt, glaube ich ja, dass die meisten Menschen sowieso am liebsten alleine sterben und nicht in Begleitung von jemandem. Okay. Ich glaube. Ja gut, das ist halt auch immer besser, wenn man es so behält, wie es vorher gewesen ist. Tja. Andreas, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Dann wünsche ich dir viel Glück für dich und deine Familie, deine Kinder und dass ihr jetzt ein ruhigeres und schöneres Leben haben wird nach all den Traurigkeiten der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Ja. Dann danke für das Gespräch. Sehr gerne, Andreas. Alles Bis Gute wünsche ich dir. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. 1.23 Uhr haben wir und hier ist der Marvin. Der Marvin ist 22. Guten Morgen, Marvin. Hallo? Marvin schweigt. Hallo? Nee, da ist er. Marvin, grüße dich. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Das ist sehr gut. Du hast mich angerufen. Warum? Ich sitze derzeit im Gefängnis. Du musst das irgendwie anders halten, das Handy. Ich verstehe kein Wort. Einen Moment. Ja, wir haben... Ich sitze derzeit im Gefängnis. Du sitzt im Gefängnis? Genau. Hast du das auf Freisprechen eingeschaltet? Nein. Nein, weil es wirklich sehr, sehr schlecht klingt und knackt. Und wir versuchen es mal, Marvin. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir es abbrechen. Warum sitzt du im Gefängnis? Ich habe ganz viele Menschen betrogen. Du hast ganz viele Menschen betrogen? Genau. Was hast du denn gemacht? Ich habe im Internet sehr viele Sachen angeboten, Elektroartikel und Angelsachen, die ich nicht hatte. Und habe das Geld von den Leuten einfach kassiert. Ja, die haben das bei dir bestellt und kassiert und du hast nichts geliefert. Genau, das ist richtig. Wie viele Menschen hast du betrogen? Boah, das waren weit über 100 Leute. Mhm, weit über 100 Leute. Und wie hoch ist der Schaden? Der beläuft sich auch in Richtung 100.000 Euro insgesamt. 100.000 Euro, das heißt, du hast 100.000 Euro einkassiert? Richtig, und dann Schaden angerichtet, genau. Wie lange hat das denn gedauert, bis sie dir auf die Schliche gekommen sind? Also insgesamt hat das 4 Jahre gedauert. Bin immer oft umgezogen, habe meinen Wohnsitz geändert und ich auch viel im Internet recherchiert, wie ich am besten aus der Sache rauskomme. Mhm. Ja. Und nach 4 Jahren hat man dich gepackt? Ja, mehr oder weniger. Ich hatte zwar schon 2 Bewährungsstrafen, die wurden dann widerrufen. Mhm. 100.000 Euro. Was hast du mit den 100.000 Euro gemacht? Den allergrößten Teil habe ich verspielt. Bitte? Den größten Teil habe ich verspielt. Verspielt? Genau. Das heißt, du bist spielsüchtig. Ich bin spielsüchtig, genau so ist es. Seit wann sitzt du jetzt im Knast und wie lange musst du noch sitzen? Seit November sitze ich im Knast und ich muss noch bis August 2016. Das ist eine lange Zeit. Richtig. Die Spielsucht erledigt sich jetzt von alleine, weil du im Knast sitzt. Ja, ich habe aber immer noch das Verlangen und Menschen wie Brisco und Christian aus meinem Freundeskreis haben mich süchtig gemacht. Das sind Menschen aus deinem Freundeskreis, die dich süchtig gemacht haben? Genau. Wie ist denn das? Du sitzt jetzt im Gefängnis, du bist spielsüchtig, aber du kannst natürlich nicht spielen. Du hast das Bedürfnis danach. Du kannst das Bedürfnis aber nicht befriedigen. Was geht denn dann in dir vor? Wie macht sich das bemerkbar, diese Unzufriedenheit? Ja, ich habe den ganzen Tag Angstzustände, ich sitze nur in meiner Zelle. Angstzustände? Wie soll ich das sagen? Den ganzen Tag. Marvin, denke nur an die Autofahrt. Ja, Marvin, ich mache mal einen Vorschlag. Die Leitung ist mir zu schlecht. Wir brechen mal das Gespräch ab und rufen dich gleich nochmal neu an. Okay? Wir versuchen es mal sauber hinzukriegen. Dann machen wir erstmal weiter mit der Ulrike. Und die Ulrike ist 47. Guten Morgen, Ulrike. Ja, guten Morgen, Domian. So, dich kann ich gut verstehen. Das ist sehr gut. Ja, also Ulrike. Ich bin 47 und lebe in einem Altenheim. Du bist 47 und lebst in einem Altenheim. Ja. Wie kommt das? Ich hatte vor 8 Jahren etwa Leukämie. Mhm. Eine ziemlich gefährliche. Also es musste sehr schnell gehandelt werden. Und war also von heute auf morgen praktisch schon in der im Krankenhaus auf der Krebsstation. Mhm. Mhm. Wie hat sich das damals so plötzlich bemerkbar gemacht, diese schwere Erkrankung? Also es war so, dass ich gemerkt habe, das war so vor Weihnachten, Weihnachten 2006. Vor Weihnachten 2005. Das ist falsch. 2005 war das. Mhm. Ich war einfach nur noch krank. Ich habe also gehustet, Erkältung, Fieber und so weiter. Und wenn ich habe dann auch Antibiotika bekommen und alles. Aber sofort, wenn das einigermaßen ging, das Antibiotika praktisch eingenommen war, also zu Ende war, fing das wieder von vorne an und noch schlimmer. Und dann hast du dich durchchecken lassen und da kam die schlimme Diagnose. Genau, ja. Das war so ein großes Blutbild. Und warst du da ja auch, du bist jetzt immer noch eine junge Frau, aber warst du ja noch viel jünger. Wie hast du das aufgenommen, diese schwere Diagnose zu hören? Erstmal wusste ich nicht so recht, was das so bedeutet für mich. Ne? Mhm. Ich hatte dann so gedacht, naja, und Leukämie ist ja mittlerweile ganz gut heilbar. Aber was das für ein Rattenschwanz ist, das hatte ich damals noch nicht so auf dem Schirm. Ne? Warst du zu der Zeit allein lebend? Nein, ich habe 3 Kinder. Du hast 3 Kinder? Die waren damals auch noch 8 Jahre jünger. Mhm. Also die waren eigentlich noch sehr jung. Wie alt sind die heute? Mein Ältester ist 22. Ja. Meine Tochter, die zweite, ist 18 geworden jetzt. Mhm. Und mein jüngster Sohn, der ist jetzt 14. Der wird bald 15. Und die beiden Jungs leben noch bei dem Vater? Nein, mein ältester Sohn, der ist schon ein paar Jahre in der eigenen Wohnung. Mhm. Und meine Tochter, die ist jetzt aktuell eine Woche in der eigenen Wohnung. Ich meinte auch gerade die Tochter und der jüngste Sohn, Entschuldigung. Ja, der jüngste Sohn, der lebt in einer Wohngruppe, in einer Außenwohngruppe vom Kinderheim. Warum nicht beim Vater? Der war zwischendurch bei seinem Vater, aber der Vater hat eine neue Partnerin. Mhm. Und da kommt mein Sohn einfach nicht mit zurecht. Verstehe. Wie lange lebst du denn jetzt schon in dem Altenheim? Das ist jetzt schon das zweite Heim, in dem ich bin. Mhm. Und insgesamt lebe ich seit 1,5 Jahren im Altenheim. Warum lebst du im Altenheim? Ich hatte nach der ganzen Therapie und so weiter, nach Chemobestrahlung, hatte ich Sklerodermie bekommen. Was ist das? Das ist eine Hauterkrankung. Mhm. Das Bindegewebe und so weiter so verfestigt und zusammenzieht. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, als ob man eine Eidechse wäre, die die sich häuten möchte oder so. Mhm. Das wird alles ganz eng, die Haut und fest. Du klingt das unangenehm, ist es sicher auch schmerzhaft und sicher eine schwere Erkrankung? Das geht schleichend, das kommt ganz langsam. Kannst du dich denn selbst gar nicht mehr behelfen? Bist du auf Pflege angewiesen? Ja, aber das ist jetzt nicht der Grund, weshalb ich im Altenpflegeheim bin. Das ist gekommen durch die offenen Beine, die sich dadurch entwickeln, dass man eben diese Sklerodermie hat, diese feste Haut, die wird dann über den Schienbeinen, die ist ja dann so, wie soll ich sagen? Also die extrem verletzlich. du hast permanent offene Beine. Hatte ich, ja. Aber was ist denn jetzt der Grund, in dem Altenheim ja, zu sein? Ja, ich hatte eine Sepsis bekommen durch diese offenen Beine im linken Knie. Das ist also elefantendick gewesen, total entzündet, absolut schmerzhaft. Das bedeutete, dass du dich nicht alleine mehr zu Hause... Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, gar nicht. Also ich bin mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Ja. Wie ist denn der Zustand jetzt aktuell? Kannst du dich heute bewegen? Ja, allerdings, das war so langwierig mit dieser Sepsis, dass ich also nicht mehr laufen kann. Du kannst nicht mehr laufen? Ja. Du sitzt im Rollstuhl? Ich bin im Rollstuhl. Kannst du denn alleine aus dem Bett raus? Ich habe die letzten Zeit viel trainiert. Ich komme ganz gut aus dem Bett raus, auf den Rollstuhl. Ich kann mich hinstellen. Ich kann nur mittlerweile noch nicht wieder Rollator laufen oder sowas. Kannst du denn alleine zur Toilette dich schleppen? Ja. Das geht schon. Und waschen dann so notdürftig auch? Ja, also ich kann mich so weit wie es geht auch waschen. Mhm. Brauche aber jetzt so Hilfe bei den Beinen, ne? Verstehe. Rücken, also so, wo man nicht so dran kommt. Ist denn die Leukämie besiegt? Ja. Das ist besiegt? Ja, die ist weg. Das Schlimme ist das, was im Nachhinein dann geschehen ist mit dir, was du gerade erzählt hast. Ja. Also, das hat mich nach der Leukämie, nach dieser ganzen Chemo und Bestrahlung konnte ich ja laufen noch. Ich war allerdings die ganze Zeit, wie soll ich sagen, ich hatte die ganze Zeit Muskelschwäche. Ja, also das ist auch eine Folge von der ganzen Therapie. Jetzt bist du mit 47 in einem Altenheim. Was ist das für ein Gefühl, als so junge Frau im Kreise von Menschen zu sein, die wahrscheinlich viel oder sehr viel älter sind als du? Es war am Anfang, war das für mich schwer, muss ich sagen. Vor allen Dingen hatte ich am Anfang, da war ich sozusagen als Kurzzeitpflege angemeldet und hatte so eigentlich die Vorstellung, ich gehe jetzt in Reha und komme dann also gehend wieder nach Hause. Und alles ist wieder, soweit okay, dass es wieder geht, ne? Aber dem war dann nicht so. Nee. Hast du denn ein eigenes Zimmer? Ja, klar. Und konntest du einen Teil deiner Möbel mitnehmen? Nein, das ist der nächste Schock, ne? Das ist der nächste Schock, das glaube ich. Du hast also, ich musste meine Wohnung auflösen. Und hast nur ganz wenige Dinge mitnehmen können, die man so transportieren kann, im Koffer genau, oder weniger. Ja, das war schon... Und ist die Perspektive jetzt, dass du dein ganzes Leben in diesem Altenheim bleiben wirst, müssen? Nein. Nein? Nein. Also es gibt eine Hoffnung, dass du da wieder rauskommst. Ja, doch. Und was ich eigentlich auch erzählen wollte... ich lebe ja in Hagen, in Westfalen, und hier in Hagen gibt es kein Pflegeheim für Jüngere, also so, sage ich mal, so unter 60. Mhm. Und ich hatte danach gesucht eigentlich, irgendeine Möglichkeit mit Gleichaltrigen oder zumindest mit Jüngeren was zusammenkommen zu können. Ja, gab es da nicht. Das gab es halt nicht in Hagen. Dafür hat dann aber das städtische Krankenhaus, Altenpflegeheim, Seniorenzentrum Buschstraße. Also das, die haben sich überlegt, wir machen jetzt einen Bereich für Jüngere auf. Ach so, und da bist du das Küken unter den anderen, oder? Ja, ich war die Erste. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das schon länger überlegt hat, aber vielleicht habe ich das doch angestoßen. Wie lange, Ulrike, meinst du denn noch, dort bleiben zu müssen? Das weiß ich nicht so genau. Also es hängt natürlich von meinem Einsatz ab, ne? Du hast du gerade gesagt, deine Wohnung ist aufgelöst, die Sachen sind weg. Das ja, heißt, du müsstest dann von ganz neu anfangen. Ja, ich müsste bei null anfangen, klar. Hast du denn die finanziellen Mittel dafür? Es ist so, dass ich selber sehr viel in meinem Leben gemalt und gezeichnet habe, porträtiert und so. Und seit ich im Heim lebe, mache ich das wieder sehr ausgiebig. Achso, das verkaufst du dann und kannst damit Geld verdienen. Ah ja. Das heißt, da kannst du eine Perspektive dir aufbauen. Ja. Das kannst du auch im Sitzen machen. Das ist ja ein ganz guter Job, solange die Arme gut und die Muskulatur gut funktioniert. Ja. Ich freue mich darüber, dass da eine Hoffnung ist. Wenn du jetzt gesagt hättest, nein, ich werde immer jetzt hier bleiben müssen, wäre die Situation sicher auch für dich sehr viel schwieriger zu verkraften. Ja, also ich merke das schon hier bei den Menschen, dass auch jetzt bei den Jüngeren, die jetzt dazugekommen sind, das sind ja die unterschiedlichsten Krankheitsbilder. Mhm. Und ist schon traurig zu sehen, wenn ich weiß, manche sind so krank, die werden nicht mehr rauskommen. Das glaube ich. Auf was, Ulrike, freust du dich so am meisten, wenn du wieder draußen sein wirst? So essen und schlafen zu können, wie es mir passt. Und nicht in dem Korsett sein zu müssen, wie das eben in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim der Fall ist und auch sein muss. Ja, klar. Ja. Also es ist schon, man merkt halt, ne, dass immer wieder auch sehr große Engpässe sind in der Pflege und so weiter. Mhm. Und ich meine, ich habe da Verständnis für, ich weiß, warum das so ist. Mhm. Aber viele kriegen das gar nicht so auf den Schirm, so warum das so ist. Ja, ne? Das glaube ich. Wenn jemand hier so dement ist oder sowas, ne? Mhm. Liebe Ulrike, dann drücken wir dir alle von Herzen die Daumen, dass du bald in ein für dich noch besseres Leben wiederkommen kannst, vielleicht deine eigenen vier Wände hast, wo du schlafen kannst und machen und essen kannst, was du möchtest. Und dass du dann auch Fuß fassen wirst mit deiner Malerei, mit deiner Kunst. Mhm. Schön, dass wir uns haben kennenlernen können übers Telefon. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ebenso, ja. Schöne Grüße nach Hagen. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema im Rausch passiert oder genauer gesagt, das habe ich im Rausch getan. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die, in einem Drogenrausch, einem Alkoholrausch, in einem Sexrausch, in was für einem Rausch auch immer, in dem man so sein kann, etwas Bestimmtes gemacht haben, etwas Schlimmes oder etwas Schräges oder vielleicht ist euch auch etwas widerfahren, während ihr in einem Rausch wart. Also wenn ihr gerne mit mir über Zustände, rauschhafte Zustände in eurem Leben reden wollt, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an, ab 0 Uhr, gerne während der Sendung. Die Sendung morgen beginnt um 1.05 Uhr. Das sage ich jetzt schon mal, damit sich morgen keiner beschwert. Morgen 1.05 Uhr geht's los mit dem Thema, das habe ich im Rausch getan. So. Und jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Helmut. Und Helmut ist 58. Guten Morgen, Helmut. Ja, grüß dich, Domian. Helmut. Schön, mal mit dir zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Ich habe sehr starke Probleme mit meiner Frau. Und zwar hängt das mit meiner Erkrankung zusammen. Mhm. Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe mir 2010, habe ich jetzt der Redaktion nicht mitgeteilt, einen Arm gebrochen. Ja. Da hat man bis 2013 dran rum operiert und gemacht und getan und hat ihn nicht geheilt bekommen, sondern hat man mir jetzt mittlerweile ein künstliches Kunstgelenk eingesetzt. Ja. Und der Zwischenzeit habe ich Bronchialkrebs bekommen. Ach, das auch noch dazu? Ja, das noch dazu. Da musste der Arm dann erstmal hinten anstehen, weil der Bronchialkrebs, der war wichtiger und dann haben wir das ausgesetzt. Wie ist der Stand der Dinge in Sachen Krebs im Moment? Im Stand der Dinge, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren ohne Befund, habe aber da, wo es ein Mann das nicht gerne hat, Knoten an der Glocken. Das heißt, das musst du untersuchen lassen, aber schleunigst. Ja. Habe ich auch schon beantragt. Ja, aber hallo, da darf man aber nicht zögern, wenn du das selbst schon merkst. Habe ich beantragt. Was ist jetzt das ist eine Spezialuntersuchung von der Krankenkasse und die muss erstmal genehmigt werden, weil das ist nicht wie bei einer Schilddrüsenröntgenung, dass man da sagt, da ist ein roter Fleck. Da kann man dann handeln, sondern da geht man auf die weißen Flecken, die im Körper sind. Okay. Und da sagt man, da könnte etwas sein oder da könnte etwas nicht sein. So, jetzt wollen wir mal deine Frau ins Spiel bringen. Was ist mit der Frau? Ja, ich habe starke Medizin bekommen, die fallen unter das BTM. Mhm. Dazu hat sich mein Wesen verändert. In welche Richtung? Ich wurde unausstehlich, ich habe gesoffen. Du hast gesoffen? Du hast starke Medikamente genommen und hast gesoffen? Und hab trotzdem gesoffen. Das ist ja extrem schlimm. Da sind die Medikamente ja entweder gar nicht wirksam oder sie wirken ganz anders. Die waren extrem stärker. Okay, da hast du natürlich auch einen gravierenden Fehler gemacht, wenn man solche fragt. Ne? Also, okay. Ja. So, und was ist dann mit der Frau passiert? Ja, sie hat dich verlassen. Ich hab gedacht, sie würde mich, weil sie das, was ich zutage gebracht habe, nicht ertragen hat, habe ich gedacht, sie geht mir fremd. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Tschüss. Hau ab. Also hast du sie quasi rausgeschmissen? Jo. Obwohl du gar nicht genau wusstest, ob sie fremd geht? Ja. Und nun ist sie weg? Jo. Wie lange schon? Seit 2,5 Jahren. Das ist schon eine ganz lange Zeit. Jo. Und jetzt versuche ich natürlich, ich habe die Medikamente durch den Arzt wieder absetzen können, bin wieder ganz normal, habe nicht mehr diese, ich habe das nicht mitgekriegt, dass sich mein Wesen im Prinzip so stark verändert hat, dass ich für meine Umwelt nicht mehr zu ertragen war. Hast du denn in der Zwischenzeit immer wieder mal Kontakt zu deiner Frau gehabt in den letzten Jahren? Ja, wir sehen uns noch mal die Woche, 2 Stunden. Und wie ist die Stimmung da so? Bitte? Wie ist die Stimmung dann so, wenn ihr euch trefft? Sie sagt Freundschaft. Ja. Hat sie denn einen neuen Partner inzwischen? Nein, sie hat keinen neuen Partner. Willst du sie wieder zurückhaben? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Hast du ihr das gesagt? Ja. Was sagt sie? Da kommt sie nicht mit klar. Und zwar muss ich dir ganz ehrlich was sagen. Ich habe in der Zeit, wo ich diese Medikamente genommen habe, habe ich 2-mal schon vor Gott gestanden. Vor Gott gestanden? Das heißt, du wolltest das Leben nehmen, oder was? Ich habe versucht, mich selber umzubringen. Okay, das hat dir natürlich sehr zugesetzt. Gehen wir mal in die Jetztzeit. Das heißt, du bist jetzt von dem Alkohol weg. Ich bin ganz weg. Die Wesensveränderung ist auch wieder weg, hoffe ich. Bin ganz normal. So. Man hat mir damals, ich darf dir jetzt wieder, Entschuldigung, ins Wort fallen, damals, wo ich mich habe versucht umzubringen, bin ich durch, weiß ich nicht, wer es war oder was es war, bin ich zu diesen Templern gekommen. Zu den Templern? Ja, Templer ist der Templerorden, der seit 1400 und 1200 und noch was ins Morgenland gezogen hat sein Christentum da verbreitet und die Leute bekehrt und... Moment. Templer kenne ich aus historischen Zusammenhängen. Ich weiß aber nicht, muss ich ehrlich sagen, oder wusste nicht, dass es die immer noch gibt und sind aktiv noch. Wir sind immer noch da. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ist aber wahr, habe ich noch nie gehört. Also es gibt in Deutschland Templer? Ja, brauchst du nur in Düsseldorf. Gehst du auf Templerorden? Und da wirst du in Düsseldorf Templerorden finden. Und da bist du jetzt bei? Da bin ich bei. Was heißt denn das, bei einem Templerorden zu sein? Wie ist man da drauf? An was glaubt man? Was muss man tun? Wir haben versucht, ins Morgenland bei diesen Ungläubigen das Christentum zu verbreiten. Verstehe, das ist aber 2000 Jahre her. Was ist denn heute? Heute kämpfen wir für das, was wir früher nicht ganz erreicht haben, auf legaler Art und Weise. Wir sind weder gegen Moslems noch sonst was, sondern versuchen, diese Leute zu bekehren und sagen, hör mal, wir sind alles Brüder und Schwestern. Also ihr seid nicht gegen Moslems, aber ihr wollt sie doch ganz, ganz gerne missionieren und überzeugen. Überzeugen. Wie überzeugen mit Worten, nicht mit Taten, mit Worten. Wie habe ich mir das vorzustellen? Geht ihr dann in welche muslimische Viertel in Deutschland und versucht da zu missionieren? Oder wie macht ihr das? Nein, das ist falsch. Wir versuchen ganz normal über Worte mit den Leuten ein Gespräch zu erreichen, dass sie uns und dass wir uns gegenseitig anerkennen und sagen, hallo, wir haben einen einzigen Gott. Oh, okay. Also ganz friedlich, eine ganz friedliche Sache. Ganz friedlich, ohne Gewalt oder weder, was Leute sagen, von wegen rechtsradikalen Muslims und hast nichts mit zu tun. Nein, wir versuchen das ganz normal zu regeln. Ihr seid weder katholisch noch evangelisch, aber ihr glaubt an Jesus Christus, an das Christentum. Ja. Ja. Oder seid ihr doch katholisch? Ich muss ganz offen fragen, ich weiß es nicht. Nein, wir sind nicht katholisch. Wir sind die Begründer, auf was die Kirche heute auf evangelisch, katholisch oder irgendwas aufbaut. Das sind die Begründer. Okay. Wir haben die Kreuzzüge damals gestartet. Ja, das weiß ich schon, ist schon klar. Es ist aber kein Geheimbund. Nein. Wie wird man das denn? Kann ich auch da hingehen und sagen, hallo ihr Templer, ich will jetzt auch Templer werden. Geht das so einfach? Nein. Nein, geht nicht. Du musst gewisse Anforderungen und Sachen erfüllen und auch nach diesem Standard leben. Okay, was für Anforderungen müsste ich erfüllen, um Templer zu werden? Nach Gottes Regeln zu leben. Na gut, wenn ich sage, deinen Nächsten zu schätzen, zu ehren, zu lieben und zu helfen. Okay, wenn ich sage, das ist gegeben, dann kann ich kommen? Dann, wenn du die Anforderungen erfüllst, könntest du kommen. Welche Anforderungen muss ich noch erfüllen? Du musst nur nach Gottes Gesetzen leben. Okay, na das ist doch, wenn man davon überzeugt ist, und dann kann man einfach so mitmachen und gibt's. Ja, das kommt immer darauf an, ob du anerkannt wirst. So wenn ich dir jetzt mal ins Wort fallen darf, wenn du den Papst siehst, was ja der Höchste ist, auf seiner rechten und auf seiner linken Seite guckst, er trägt die roten Kreuze, die Malteser haben, oder das ist das Urkreuz von den Templern. Erkennen die Templer denn den Papst an, als geistigen Führer? Ja. Das schon? Mittlerweile wieder. Ah ja. Die waren einige Zeit verboten und geächtet und mittlerweile wieder. Und wenn du den Papst siehst, auf seiner Robe, rechts und links hat er das Kreuz von den Templern. Ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Nee, aber ich finde es einfach spannend, weil ich glaube, wir haben hier in den ganzen Jahren noch nie über Templer geredet. Noch eine Frage zu den Templern, dann kommen wir auf deine Frau zurück, keine Sorge. Ja. Gibt es da auch so richtige Gottesdienste, so wie man das aus den Kirchen kennt? Selbstverständlich. Ja. Und gibt es auch Templerkirchen, also Gebäude? Selbstverständlich. Ist ja toll. Der Orden hat seinen Dom und selbstverständlich gibt es in Düsseldorf, in Köln, in Mailand, in Argentinien, in Brasilien, überall. Ah, als Teil der katholischen Kirche, ne? Doch, oder? Ja, ist der Templerorden. Ja, Daraus haben sich damals die Malteser, was der Malteserorden ist, Jetzt dämmert's. Hat sich damals daraus entwickelt. Ja, Helmut, jetzt dämmert's bei mir. Aber jetzt müssen wir zu deiner Frau zurückkommen. Was hat das alles mit deiner Krankheit und deiner Frau zu tun? Ja, ich war ungenießbar, bin dann zu diesen Templern gekommen und ich habe vorher, muss ich ja ganz ehrlich sagen, habe ich schon mal gesagt, ich habe gesoffen und habe sie rausgeschmissen, weil ich gedacht habe, sie wäre fremd. Okay, soweit waren wir schon mal. Was ist jetzt mit den Templern und deiner Frau? Ja, es ist folgendes Problem. Ich habe dieses Problem, ich kann mich von meiner Frau nicht scheiden lassen. Aus dem Grunde, weil ich Templer bin. Es kann mich nur Gott scheiden. Aber du willst dich doch gar nicht von ihr scheiden lassen, du willst eigentlich zu ihr zurück. Nein, ich will sie zurückhaben, aber sie will das nicht erkennen. Okay, also. Und will es nicht annehmen und sagt, lass dich doch scheiden, mach doch das. Geht nicht, mich kann nur Gott scheiden. Da gibt es zwei Probleme. Einmal das Problem, eigentlich willst du zu deiner Frau zurück, aber die will nicht. Gut, ja. Dann musst du das akzeptieren. Dann, wenn du das akzeptierst, dann wäre es logisch, dass du dich scheiden lässt von deiner Frau. Dieses wiederum geht aber nicht, weil du bei den Templern bist. Ja. Aha, jetzt verstehe ich das Problem. Aber das ist doch alles. Da bleibt mir nur eins. Ich werde jetzt im Juni 58 und dann habe ich mir zum Neuen. Ich werde jetzt auch von den Templern missachtet, weil ich den Gedanken im Kopf habe, ich bekomme meine Frau nicht wieder. Du wirst sie scheiden lassen. Ich bin jetzt 58 und es reicht. Ich will nicht mehr. Was jetzt? Du willst nicht mehr? Du willst nicht mehr mit der Frau oder du willst nicht mehr leben? Nein, ich will aufgeben. Ich kämpfe nicht mehr um die Frau. Okay. Ich gebe auf und. Du gibst auf, dass. Du willst sie also scheiden lassen von der Frau? Nein. Ich gebe mich auf. Gibst dich auf? Ja. Ja, das sagst du mir aber hier einen Hammersatz. Das heißt, du willst dich aufgeben, das heißt, du willst dir das Leben nehmen. Ja, ich werde mich zum dritten Mal richten. Ach, oder versuchen zu richten. Ach, Helmut, das ist aber ein ganz schlimmer Begriff. Ich versuche mich zu richten. Und davon wollen die Templer dich auch nicht abhalten? Sie können mich nicht abhalten. Sie verachten mich dafür teilweise, weil es ist nicht in den Regeln. Ja. Das ist ja ein Rittertum. Es ist nicht in den Regeln der Rittertum, also, dass man sich selber richtet. Ja, ich verstehe. Ich verstehe schon. Pass auf, Helmut. Ich habe keine andere Möglichkeit, ja. Weil die Frau. Ja, ich hab schon verstanden. Pass auf, jetzt müsste ich, nachdem du mir das so klar hingelegt hast, das ist ja ein Hammer, müsste ich intensiv mit dir reden. Das kann ich jetzt nicht in allen 2 Minuten machen, weil wir haben schon so viel Zeit miteinander geredet, bis wir da jetzt hingekommen sind. Deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Du legst bitte auf und dann wirst du von meiner Psychologin, der Sabine, angerufen. Und ich bitte dich wirklich von Herzen, dass du abnimmst und dich mit der Sabine unterhältst. Denn ich finde, jetzt ist es ganz wichtig, dass man intensiv mit ihr spricht. Und alles Weitere passiert dann während und nach dem Gespräch. Bist du damit einverstanden? Ja, selbstverständlich. Sonst würde ich doch nicht Gespräch im Vorfeld mit dir suchen, genau. Wenn ich nicht irgendwo eine Hilfe genau. bekomme von meinen Brüdern und Schwestern, bekomme ich gesagt, hallo Helmut, du darfst dich nicht richten. Ja. Du darfst dich aber auch nicht scheiden lassen. Ja, so, was soll ich jetzt machen? Also, A oder B oder... Ja, in einer absurden Situation. Wir haben jetzt Zeit für dich, Helmut, und dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Und ich wünsche dir schon mal alles Liebe, alles Gute und die Sabine wird sich gleich ausführlich um dich kümmern, okay? Domian, es war mir ein... ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, weißt du was? Gottes Segen über dich, möge er dich beschützen und Dankeschön, vielen die Dank. Hand über dich halten. Und sehr nett von dir, vielen Dank. Ich jetzt, wünsche dir jetzt legst du bitte auf, Dankeschön und wir melden uns gleich. Jo, alles tschüss, klar. Ciao. Tschüss. Das war aber ein bisschen kompliziertes Gespräch, weil wir das jetzt rausbekommen haben, was mit dem armen Helmut los ist. Aber dafür haben wir ja Zeit im Hintergrund, das dann auch ordentlich zu besprechen. Hier ist Peter. Peter ist 25. Guten Morgen, Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Um was geht's? Ja, es geht darum, und zwar, ich bin seit über 6 Jahren im, ich sag mal, Bodybuilding-Kraftsportbereich tätig. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Nein, hörst du mich schlecht? Ja, das klingt so hallig. Das, egal, wenn es nicht anders geht, dann ist gut. Okay, warte, ich versuche mich in meinen anderen Raum, der nicht so hall. Also seit 6 Jahren im Bodybuilding-Bereich. Genau, und seit gut 4 Jahren helfe ich mit verbotenen Mitteln nach, sprich mit Steroiden. Ach du je. Warum? Ja, hat alles ein bisschen mit angefangen. Ich habe vor gut 6 Jahren, einfach weil ich zu dünn war durch einen Freund, bin ich halt zum Kraftsport gekommen, weil ich einfach nur ein bisschen zunehmen wollte. Mhm. Und es hat sich halt immer mehr ein bisschen intensiver entwickelt. Man kann das so nicht sagen, man bekommt nicht genug. Das wird zu einer Sucht. Ja, das ist absolut, ich weiß, das ist eine Sucht. Ich habe genügend Jungs kennengelernt, die genau diese Sucht hatten. Beschreib dich mal, wie schwer bist du, wie groß bist du? Ja, ich bin gute 1,90 groß. Wie viel? 1,90. 1,90, ja. Hm. Genau, wiege aktuell etwas über 115 Kilo. Ja, also eine Kante, ne? Ich bin schon, ja, das würde ich schon so sagen. Ich würde mich jetzt selber nicht als Kante bezeichnen, als gut gebaut. Ich würde selber sagen, da geht noch mehr. Ja. Aber halt so. Andere in meinem Umfeld sehen mich schon sehr breit und massiv. Was machst du außer Training? Was machst du beruflich? Ja, ich bin Maurer. Ja. Halt auch immer handwerklich tätig, auch halt, aber immer körperlich gearbeitet. Mhm. Okay, ja. Also jetzt seit 4 Jahren nimmst du diese illegale Substanz, damit die Muskeln sich noch mehr aufbauen. Genau, richtig. Ich nehme mehrere illegale Substanzen die Woche. Wo kriegst du die her? Ja, von einem Kollegen aus dem Fitnessstudio. Er besorgt die von einem Dealer vom Schwarzmarkt. Was weiß ich, bekomme die ja ziemlich günstig, weil ich ein guter Freund bin. Ja, das verkauft er unter der Ladentheke. Ist irgendein Dreckszeug, was in irgendeiner Giftküche, weiß ich wo, zusammengemischt wird und dann nimmst du es ein. Ja, Dreckszeug will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, weißt du, was da drin ist? Kein Mensch weiß das. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich kann nur sagen, es wirkt sehr gut halt. Also, dass ich erreiche halt die Ziele damit, die ich will. Welche Nebenwirkungen hat es? Ja, Nebenwirkungen. Ja, was man halt so hört, ne, das stimmt halt schon. Die Manneskraft lässt halt ziemlich nach. Die Hoden schrumpfen? Ja, genau. Das ist das halt. Man kriegt sehr massive, ich weiß nicht, ob du dich in diesem Bereich auskennst, man kriegt sehr massive Akne. Ja, ich kenne die ganze Problematik. Das ist mir immer, Peter, muss ich ja sagen, völlig, völlig unverständlich. Ich kann verstehen, dass man als Kerl gut trainiert sein möchte, dass man gut dastehen möchte. Kann ich alles verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass man als Mann dann in Kauf nimmt, dass das, was einen als Mann ausmacht, dass das schrumpft. Ja, okay, das ist halt ein bisschen so, ich weiß nicht, dieses Gefühl, ich weiß, wenn man irgendwie rumgeht, einfach dieses Gefühl, Leute beachten. Es geht mir gar nicht so, weißt du, ich bin nicht der Typ wie jeder Mann, ich möchte nicht einfach Frauen aufreichen. Mir geht es nicht darum, eine Frau zu bekommen, sondern mir geht es darum, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist, man kann einfach, Frauen stehen auch Bodybuilder wie Bienen auf Honig, das kann man wirklich so sagen. Mhm. Und einfach auch, wenn andere Leute einen respektieren, andere Männer einen sehen, das ist alles an Bord ist. Aber mag alles sein, aber wir sind uns völlig im Klaren, dass du mit dieser giftigen Substanz deinem Körper schadest und vielleicht sogar langfristig schadest, das weißt du. Das weiß ich schon, ja. Da muss man gar nicht drüber reden, das ist einfach so. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ist es das wert, Peter? Dass du irgendwann krank bist? In 10 Jahren? Ja, bist ein Wrack in 10 Jahren. Ja, das ist, man hält sich das selber nie so vor Augen. Man redet sich das immer selber schön, ne? Muss man sich aber vor Augen. Ich weiß. Aber das muss man. Man kann halt ein bisschen mit Bulimie vergleichen. Ich schaue in den Spiegel. Ja. Ich weiß, ich bin massiv und gut gebaut, aber ich sehe mich selber irgendwie immer dünn und schmächtig. Ich weiß. Ich gucke im Spiegel und denke, das ist ein Lappen. Ja, ist mir klar. Der Mechanismus ist mir klar. Ich kann nur wirklich an dich appellieren, dass du mit deiner ganzen Kraft, die du körperlich hast, mental auch, dass du die entwickelst und dagegen hältst, dass du von der Substanz runterkommst. Du kannst ja trainieren bis zum wahnsinnig werden, aber ohne die Mittel. Dann verlierst du deine Akne, dann bist du zudem auch noch attraktiver und hast auch noch deine Manneskraft. Ja, das Problem ist halt ein bisschen, dass viele Freunde im Umkreis, mit denen ich zusammen trainiere, machen das ja auch halt schon über Jahre. Kein Argument, lass ich nicht gelten. Alle über Jahre. Deine Gesundheit, Egal, Peter, deine Gesundheit ist wichtig. Dein Leben ist wichtig, nur darum geht es. Wenn du das alleine schaffst, geht es zu einer Suche. Mein Leben ist das. Ja, aber wie lange hält das an? Hinterher ist alles kaputt. Peter, die Sendung ist gleich rum. Bitte leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay, gut. Bis gleich. Ciao. Bis gleich dann. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Und morgen heißt unser Thema, wir sind um 1.05 Uhr morgen erst da, heißt das Thema, das habe ich im Rausch getan. Was habt ihr schon im Rausch getan? Ich wünsche euch eine gute Nacht und schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye. Tschüss.